kapierst, wenn du am ganzen Körper zitterst, wenn du heiß hast und doch weißt du, wie es ist, wenn du denkst, du kommst bei Blut, wenn Adern kurz und Platz sind, voller Wut, wenn deine Finger sich verkrampfen, deine Augen sich verdrehen, dann weißt du, wie es uns ergeht, wenn wir einen Rassenschächer sind. Ich sehe nur, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich schlafe morgen, mein Blut erschäumt, aber das ist in mir drin. Ich schlafe morgen, ich stehe durch, weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich schlafe morgen, mein Blut erschäumt, aber das ist in mir drin. Ich schlafe morgen, mein Blut erscheint, aber das ist in mir drin.